Rainer und Bianca. Bumsti hat Besuch. Wohlorla, er hat wirklich und wahrhaftig Besuch, den auch die anderen gesunden Menschen sehen können und der nicht nur in seinem armen, dommen Knallkopf existiert. Es ist wirklich und wahrhaftig ein anderer Mensch im Inneren der Schimmelschanze. Das gab es ja schon seit Jahren nicht mehr, seit der gute Ben seine Puppenlappen und seine 3 Groschen zurückverlangt hat und tief beleidigt nach Haus gegangen ist. Ja gut, ein Mensch, von mir aus. Aber was für einer. Eines von den Exemplaren, die glauben, bei Ferngesprächen müsse man brüllen wie nicht ganz gescheit, um die Distanz zu überbrücken. Die nicht wissen, wie Präpositionen funktionieren. Die ganz ohne Spaß das Synthi-verseuchte Panflötengetute irgendwelcher Möchtegern-Eingeborener für, Zitat, geile Mugge, Zitat Ende halten. Ein ganz und gar erbärmliches Geschöpf, das angerauchte Kippen wieder aus dem Aschenbecher fischt und nochmals entzündet, das schon damit heillos überfordert ist, ein volles Glas gerade zu halten und sich nicht so zu bewegen, als hätte sie ihre Gliedmaßen aus zweiter Hand von einem Tierpräparator erworben. Eine von der Sorte, deren zahllose Fehler und dummen Entscheidungen unauslöschliche Spuren hinterlassen haben auf dem ungesund gealterten Gesicht, das insgesamt so aussieht wie ein Schlachtfeld, auf dem Gendefekt und hageldicke Dummheit sich getroffen haben zu blutigem Strauß. Das ist Bianca, durch und durch mindere Sorte, eine so veritable Sperrmüllmulle, dass sie selbst Matrosen beim Landgang nach Monaten auf hoher See noch Geld zustecken müsste, bevor sie mit aufs Zimmer darf. Als Rainer geboren wurde, war sie wohl schon süße 17 und ist von den 3 seither verflossenen Jahrzehnten mehr als nur Aveng gebeutelt, angeschlagen und in Mitleidenschaft gezogen. Die Haare sind bereits auf breiter Front auf dem Rückzug und wie schlimm die Kauleiste aussieht, lässt sich nicht genau ermessen, weil Bumstis Bambusleitung den gnädigen Mantel der Verpixelung über das himmelschreiende Elend breitet. Der Anblick ist insgesamt so dermaßen und abgrundtief traurig, dass er beim Betrachter das dringende Bedürfnis erzeugt, unverzüglich und nachdrücklich Schnaosgift ins System zu schmettern, bis zwar keine Freude aufkommt, die erdrückende Tristesse aber wenigstens erträglich wird. Ist ja nicht so, als wäre man damit allein. Bianca selbst hat ja auch schon ordentlich vorgelegt. Um der Wahrheit Genüge zu tun, sie ist eigentlich sogar rappelvoll bis Oberkante Unterkiefer, so herrlich und heillos besoffen wie Weiland der legendäre Emala. Schanzenluft macht wohl durstig, rotverdumme. Und wie das legendäre Vorbild muss auch Bianca erstmal die gehaltvolle Cola auf den Teppich kippen, verursacht dann, leider dem Blickwinkel der Kamera entzogen, irgendwelchen scheppernden Sachschaden, wirft beim Versuch, den eigenen windschiefen Leib neben das Arschgebirge auf die Ranzcouch zu zwängen, klöter, klöter, ein paar vorher zügig geleerte Bierflaschen um und zeigt derweil eine ebenso hartnäckige wie enthusiasmierte Weigerung, sich anders als aus Leibeskräften brüllend mitzuteilen. Wer will ihr das auch verargen, so oder so kaputt? Wenn man sich aus lauter offenbarer Hageldommheit plötzlich innerhalb der Schanze wiederfindet, ist sicherlich das Bedürfnis nachvollziehbar, sich die Folgen dieser jüngsten Erzblödheit nach Leibeskräften und in Windeseile schön zu saufen. Unser dicker, fetter Pfannkuchen hält indes nicht mit. Muss er ja auch nicht. Er ist ja von der eigenen Grandezza schon wie besoffen und thront mehr auf dem Randsofa, als dass er säße, die Arschbacken des Arschgesichts verzerrt von einem so selbstgefälligen Grinsen, dass man es mit einer Dachlatze wegwischen will. Ganz nonchalant will er sein, der Speckbeppo. Ganz betont unaufgeregt und beiläufig, als sei es das alltäglichste Ereignis der Welt, dass irgendwelche fremden Weiber durch sein Spielwohn-Esszimmer fallen. Denn immerhin kehrt ja auch seine sagenhafte Freundin häufig genug bei ihm ein. Leider verdirbt der alkoholschwangere Radau, den Bianca veranstaltet, die Überraschung schon viel zu früh. Bleibt also nur, eine linkische Umarmung im Sitzen zu inszenieren, Schulter gegen Schulter, vermutlich auch deshalb, weil sonst die Wedelärmchen nicht mehr um Biancas windschiefen Leib und den eigenen Wanst passen würden. Umarmung plus der Handkuss, den Schwippschwabbel, der selbst erklärte Mittelalterexperte seinem darob eher verdutzten Besuch angedeihen lässt, sollten doch wohl reichen, den Chat die Vermutung äußern zu lassen, es sei wirklich und wahrhaftig die sagenumwobene Drachenfreundin zu Gast. Ja, scheiß doch rein, so rotzevoll ist die Trümmerlotte dann aber doch nicht, diese Vermutung unkommentiert stehen zu lassen. Und Funken verbliebener Weiberschleue, ein Restchen gesunden Menschenverstands reichen aus, entsprechend zu reagieren. Nein, zusammen sind sie nicht. Natürlich nicht. Auf keinen Fall. Das wäre ja widerlich. Und wie auf Kommando verschwindet das Grinsen aus Schanzacks Arschgesicht. So hat sich der Bumsti das nicht gedacht, dass Bianca die Bombe einfach so mir nichts, dir nichts platzen lässt. Da wäre aber mehr drin gewesen. Unter Garantie hätte der Speckarsch die Vermutung nur zu gern im Raum stehen gelassen, hätte beziehungsreiche Andeutungen gemacht, um den heißen Brei herumgeredet und sich insgesamt gesonnt in seiner Wunsch- und Traumrolle als großer Manipulator und Leutehereinleger. Damit ist's nun Essig, Gott verdomme. Was muss die Olsch auch so rettungslos besoffen sein? Das Herumkrakele geht ihm auch schon mählich auf den Sack und zu allem Überfluss bricht jetzt auch noch der Stream ab. Insgesamt ist dieser Einblick ja dankenswert kurz. Es gibt ja eigentlich auch nichts zu tun und nichts zu sagen. Angeben will er, der Prahlprallo. Dicke tun will er sich, der Dickarsch. Alle sollen es sehen. In der Schanze ist heut Mullenalarm. Vorbei und vergessen die edelsinnigen Vorbehalte des hauptberuflichen Mobbingopfers, der alle kleinen Nutzer des Weltnetzes von sich fernhalten will und muss, damit die nicht kaputt gehatet werden. Vorbei und vergessen das hundserbärmliche Gebaren, mit dem der Kappeskopf seiner aus Arroganz und Sturheit gewachsenen Isolation als heldenhafte, allein gegen den Rest der Welt Pose umlügen wollte. Vorbei und vergessen auch jede Versicherung, nie und nimmer Kontakt zum eigenen Publikum aufzunehmen. Und so sicher wie der Tod und Steuern hat dieser Gesinnungswandel damit zu tun, dass Bumsti irgendwo unter den Billo-Textilien, die von Biancas ungeschlachtem Leib herabhängen, ein, wenn auch übel stinkendes, so dennoch veritables Fickloch wittert. Und der Wunschwubi vom Schauerberg hat offenbar wider alles bessere Wissen immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dereinst sein ebenso übel stinkendes Fischpimmelchen in ein solches hineinzupraktizieren. Der arme, domme Knallkopf. Und der Wanstwubi wäre nicht unser Lustlord, wenn er nicht ohne Umstände zügig zur Sache käme, und zwar mit dem ganzen Charme, den der Herr der Heerscharen einer Mongolenhorde verliehen hat oder einer Dampfwalze. Im Laufe einer einzigen Viertelstunde versucht unser fetter Treibauf es zunächst mit einer Anzüglichkeit, nur um dann bei der erstbesten sich halbwegs bietenden Gelegenheit sofort zudringlich zu werden. Doch so viel Schnausgift hat selbst der Teufel nicht gemacht, dass irgendein Weib auf der Welt sich fände, diesem eklen Ansinnen nicht sofort und nachdrücklich Einhalt zu gebieten. Nahkampfklopsi wird von der kreischenden Bianca jedenfalls instant gekorbt und später noch mit Kissen beworfen, so dass er die Schmach verinnerlicht und nicht vergessen möge. Abgeblitzt bei einer stinkbesoffenen Sperrmülltrulla. Rolo aller, ein neuer Tiefpunkt ist erreicht. Und so vor den Kopf geschlagen ist selbst unser Prallarsch nicht, dass er das nicht mitbekäme und deshalb bei der Kissenschlacht auch nicht mit dem rechten Herzblut bei der Sache ist. Kann natürlich auch sein, dass Bianca besoffen und blöde genug ist, Rainers Lügerei über seine Drachenfreundin zu glauben und ihn daran erinnern will, dass er in festen Händen sein und seine wabbligen Hände von ihrem windschiefen Leib lassen soll. So oder so, der Kissenwurf und die schmerzliche Erinnerung an diese besonders erbärmliche Episode in Rainers kapottem Leben ist ein direkter Angriff auf das Zentrum des Lustlords. Man sieht förmlich, wie der Speer Angst kriegt und immer noch kleiner wird. An diesem Punkt der Entwicklung angelangt, verliert der dicke, fette Schambolzen dann auch zusehends jedes Interesse an seinem Besuch. Statt weiter krampfhaft zu versuchen, an Biancas abgetakelter Physis herumzuschrauben, schnappt er sich lieber sein Handy und daddelt erwäng darauf herum, während Bianca neben ihm eine Art Siegestanz aufführt oder von der Kirmes-Indianer-Deppenmusi in ekstatische Zuckungen versetzt wird. In diesem Augenblick sieht es auf dem Sofa wirklich aus wie Hochzeit in der Betelwerkstatt. Ein griesgrämiger, grotesk aufgedunsener Arschsack und eine abgetakelte Schnausdrossel, die sich freut, mit Zichte an im Warmen zu sitzen, auch wenn das Warme nach Eierschiss stinkt. Und beide wirken, als wüssten sie nicht so richtig, wie sie eigentlich dorthin gelangt sind. Man kann es sich einfach nicht und nicht ausdenken. Im Gegensatz zum Verlauf des weiteren Abends nach dem endgültigen Streamabbruch. Den kann man sich ausdenken, man will es aber nicht. Dass Bianca den Rest der Bierkiste zeitnah vernichten wird, nebst sämtlichen Alkoholiker, die sich irgendwo in den Trümmern von Rainers Restleben noch aufspüren lassen, darf als ausgemachte Sache gelten. Dass sie nach diesem Gelage nicht mehr den Versuch unternehmen wird, den PKW in das eigene Restleben, den Schoß ihrer bedauernswie beklagenswerten Familie zurückzusteuern, lässt sich ebenfalls annehmen. Dass die angebliche zweifache Mutter abends um 8:30 nichts Besseres zu tun hat, als einen landauf, landab berüchtigten fetten Doofarsch heimzusuchen und sich dort rettungslos volllaufen zu lassen, legt wiederum den Schluss nahe, dass sie auch am nächsten Morgen keine als allzu dringlich verspürten Verpflichtungen sie daran hindern werden, erstmal ihren Rausch auszuschlafen, und zwar nach wie vor in der Schanze. Und natürlich wird der Lustlord keine Einwände dagegen haben, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wenn auch eine schließlich bis zum Umfallen besoffene Bianca nicht aufhören wird, seinen Avancen Widerstand zu leisten, wird sie ja doch irgendwann die Bewusstlosigkeit übermannen. Und dann hat Rainer endlich Gelegenheit, die Billotextilien beiseite zu schieben und sich endlich zum ersten Mal in seinem Leben eine echte, nackte Frau aus der Nähe anzuschauen. Vielleicht schießt er auch noch ein paar schöne Bilder zur Erinnerung. Vielleicht packt er dazu gar den Speer aus. Vielleicht gelingt es ihm sogar, den der Bianca ein Stück ins offenstehende Schnarchmaul zu schieben. Oder er steckt ihn ihr ins Ohr. Wer weiß das schon? Wer will das auch so genau wissen? Mit Sicherheit weiß man nur eins. Das wird böse enden. Hortverdomme.